Morning. Guten Morgen. We could say so many more things, but I think we should come to an end soon. Wir könnten noch so viel sagen, doch ich denke, dass es Zeit ist, bald zu einem Ende zu kommen. But let's just take another couple of days. Let's see. Lass uns noch ein paar Tage nehmen. Wir werden sehen. You know, and then Jesus is telling them that, listen, the time will come, but your sorrow will turn into joy. Dann sagt Jesus, und ihr werdet trauen, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. But then, another key passage I just want to talk a minute about is from verse 25 on. Eine weitere Schlüsselstelle, über die ich sprechen will, kommt ab Vers 25. You know, when Jesus is telling them that he's going to start to make things very clear. Als Jesus ihnen sagt, dass er anfangen wird, die Dinge sehr deutlich zu machen. You know, and then he spoke plainly to them that he's going to the Father. Dann sprach er deutlich zu ihnen, dass er zum Vater gehen wird. You know, and he's again telling them that they're going to be scattered, everything is going to be troubled. Und wieder sagt er ihnen, dass sie zerstreut werden und alles in Unruhe versetzt werden wird. But this time he adds something very beautiful. He doesn't just tell them, hey, don't worry. Diesmal hat er etwas sehr Schönes hinzugefügt. Er sagt ihnen nicht nur, hey, macht euch keine Sorgen. Because in the beginning here's what Jesus did. Denn am Anfang tat Jesus Folgendes. He said, guys, it's gonna be bad. Guys, it's gonna happen. I tell you all this so you won't be upset. Er sagte, Leute, es wird schlimm werden. Dies wird passieren. Ich sage euch alles, damit ihr nicht beunruhigt sein werdet. Guard your heart. Bewahrt eure Herzen. I'm gonna give you a different peace in the world. Ich werde euch einen anderen Frieden geben als die Welt. Nothing seems to help. They are still upset. They are still troubled. They haven't guarded their heart. Nichts scheint zu helfen. Sie sind immer noch verärgert und beunruhigt. Sie haben ihre Herzen nicht bewahrt. You know, then he makes a sentence that is so powerful that I want to connect to 1 John chapter, I think it's chapter 4, verse 4. Dann sagt er einen Satz, der so kraftvoll ist, den ich mit 1. Johannes verbinden möchte. Ich denke, es ist 1. Johannes 4, Vers 4. I think it's 4, 4. I'm not sure. Ich bin aber nicht sicher. Quoting out of my head. Ich zitiere es aus meinem Kopf heraus. So Jesus said that for in this unbelieving world you will experience trouble and sorrow. That's the very last verse of chapter 16. Der letzte Vers aus Johannes 16. Denn in dieser ungläubigen Welt werdet ihr Schwierigkeiten und Sorgen erleben. And then he says, but you must be courageous. Dann sagt er, aber ihr müsst mutig sein. For I have conquered the world. Denn ich habe die Welt erobert. Do you know, until this point, Jesus simply tell them, don't be troubled, guard your heart, be strong. Bis zu diesem Moment sagte ihnen Jesus, seid nicht beunruhigt, bewahrt eure Herzen, seid stark. They still should have done that. Sie hätten es trotzdem tun sollen. But now Jesus is giving them one of the biggest golden keys he's ever given them. Nun gibt Jesus ihnen den größten goldenen Schlüssel, den er ihnen je gegeben hat. He says, in the middle of the trouble in this world, remember one thing. Er sagt, inmitten der Probleme dieser Welt solltest du dich an eine Sache erinnern. I have overcome the world. Ich habe die Welt überwunden. You see, I believe it's 1 John 4, 4, but John says, this is our victory that has overcome the world, even our faith. Ich glaube, dass es 1. Johannes 4, 4 ist, wo Johannes sagt, dies ist unser Sieg, der die Welt überwunden hat, auch unser Glaube. You see, suddenly Jesus is trying to install a strong truth into their hearts. Plötzlich versucht Jesus, eine starke Wahrheit in ihre Herzen zu pflanzen. Guys, you need to learn to walk in my victory, not in your own. Leute, ihr müsst lernen, in meinem Sieg zu gehen, nicht in eurem eigenen Sieg. It's your faith in me having overcome the world that will give you the victory over the world. Es ist euer Glaube in mich, der ich die Welt überwunden habe, und dieser Glaube in mich wird dir den Sieg über die Welt geben. You know, this is what Paul understood. Das hat Paulus verstanden. When he said in the middle of trouble in Romans 8:37. Als er sagte in Römer 8:37 mitten in der Not. For we know that in all of these things and that's nothing but trouble that he talks about. Denn wir wissen, dass all diese Dinge nichts als Schwierigkeiten sind, von denen er spricht. We are more than conquerors in Christ Jesus or through Christ Jesus. Wir sind mehr als Überwinder in Jesus Christus oder durch Jesus Christus. Guys, whatever you face in this world, unless you write this truth in your heart. Leute, was auch immer ihr auf dieser Welt erlebt, wenn du dir nicht diese Wahrheit auf dein Herz schreibst. That the overcomer of this world is not Reinhard, not Daniel, not you, not your pastor, not your friend. Dass der Überwinder dieser Welt nicht Reinhard, nicht Daniel, nicht du, nicht dein Pastor, nicht dein Freund ist. It is a person called Jesus Christ. Es ist eine Person mit Namen Jesus Christus. And unless you learn to walk in the victory of that person, und wenn du nicht lernst, im Sieg Weg dieser Person zu gehen, you will have no peace in this world. Wirst du in dieser Welt keinen Frieden haben. You will be troubled in this world. Du wirst in dieser Welt beunruhigt sein. Do what the disciples come and run away when it gets hard. Du wirst das tun, was die Jünger taten, und wegrennen, wenn es schwierig wird. You will argue and try to be greater than the other. Du wirst streiten und versuchen, größer als die anderen zu sein. You will nothing, feel nothing but anxiety, frustration and lack of peace. Wird es nichts anderes geben als Angst, Frustration und Unfrieden. So, my dear friend, whatever you're passing through right at this very moment. Mein Freund, was du gerade jetzt auch immer erlebst. Take some time today and sit in a quiet place and close your eyes. Nimm dir heute Zeit, sitze an einem ruhigen Ort und schließe deine Augen. And write the message on your heart that Jesus himself has overcome this world. Und schreibe die Botschaft auf dein Herz, dass Jesus selbst diese Welt überwunden hat. And he has dedicated that victory over this world to you. Und diesen Sieg über diese Welt hat dir geweiht. You see, Jesus never said you're not going to have a difficult time in this world. He said the opposite. Jesus sagte nie, dass du keine schwierigen Zeiten auf dieser Welt haben wirst. Er sagte das Gegenteil. He said the opposite. Er sagte das Gegenteil. He said in this world you are going to have all of these troubles. Er sagte, in dieser Welt wirst du all diese Schwierigkeiten haben. But then he says, guys, cheer up. Dann sagte er, Leute, Kopf hoch. How can anybody cheer up when you've just been told that you're going to be in trouble? Wie kann man sich freuen, wenn man gerade erfahren hat, dass man in Schwierigkeiten stecken wird? Only by understanding that somebody else has gotten the victory and dedicated it to you. Nur wenn du verstehst, dass jemand anderes den Sieg errungen und in dir geweiht hat. Keep writing on your heart. Schreibe immer wieder auf dein Herz. My victory in this world is in Christ. Mein Sieg in dieser Welt ist in Christus. It's in Christ and in Christ alone. In Christus und allein in Christus. You know, this is the incredible good news, that the world hasn't changed, but the one who's got the victory has also not changed. Dies ist die großartige Nachricht, dass die Welt sich nicht verändert hat, aber dass derjenige, der den Sieg hat, sich auch nicht verändert hat. And he never will change. Und er wird sich nie verändern. And his victory will always be my victory until the ends of the age. Und sein Sieg wird immer mein Sieg sein, bis ans Ende der Zeitalter. So you see, Jesus starts his whole teaching to the disciple in a very powerful note. Jesus beginnt seine gesamte Lehre an seine Jünger in einer sehr kraftvollen Note. Keep reminding yourself. Erinnere dich immer wieder daran. It's all in me. Es ist alles in mir. And even though I'm going away, the Holy Spirit will remain in you and represent me well. Sogar wenn ich weggehen werde, wird der Heilige Geist in dir bleiben und mich gut vertreten. Stay close to him and you will always walk in victory. Bleibe nahe an ihm und du wirst immer im Sieg gehen. Guys, I hope you enjoyed this series. Leute, ich hoffe, dass euch diese Serie gefallen hat. I have to yet think if we will continue in chapter 17 tomorrow or not. Ich muss immer noch nachdenken, ob wir morgen mit dem Kapitel 17 weiterfahren oder nicht. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören. We actually really love you guys a lot. Wir lieben euch Leute wirklich sehr. That's why we do this. Deshalb tun wir das.